herzlich willkommen bei EDI, dem ja, Mampf-Podcast von Nerd, Nerd, Nerd. Ich habe mal gedacht, ich nehme mal wieder eine Folge auf und zwar habe ich was nachzuholen. Ich habe da so ein kleines Geständnis zu machen. Ich habe noch nie Ben & Jerry's Eis gegessen und ich habe gedacht, ich gebe mir das Ganze mal. Ich komme gerade aus dem Supermarkt, bin also gerade erst wieder hier und habe da mal in die Eislade geguckt, weil ich dachte, jetzt gibt es dir mal. Zufälligerweise war das Zeug im Angebot. Das heißt, das Eis, was ich vor mir habe, hat tatsächlich keine 12,50 Euro gekostet, sondern nur 5, was ich für einen Becher Eis halt immer noch wahnsinnig viel finde. Also wie gesagt, ich habe noch nie davon gegessen. Ich habe halt immer nur wieder gehört, dass es so wahnsinnig toll sein soll. Jetzt muss ich mal irgendwie versuchen, das aufzumachen. Das ist natürlich auch super praktisch. Moment. Also diese Folie da drum, die nervt ein bisschen, muss ich ganz ehrlich sagen. Mal eben gucken. Vielleicht ist hier auch so eine Sollbruchstelle. Oft ist in diesen Folien ja auch eine Sollbruchstelle. Wahrscheinlich soll das gar nicht brechen. Wahrscheinlich soll man sich das Zeug einfach nur ins Regal stellen oder in den Kühlschrank stellen, damit die Leute sagen, oh, du kannst dir Ben & Jerry's Eis leisten. Du musst ja super reich sein. Ich habe keine Ahnung. Ah, na guck an. So, dann kommt jetzt der Moment der Wahrheit. Ich habe mir die Sorte ausgesucht. Moment. Ich habe mir die Sorte ausgesucht. Waterlodder Chocolate Cookie Core. Die scheint relativ neu zu sein, weil steht überall new drauf. Chocolate Ice Cream with Chocolatey Cookies and Crumbled Chocolatey Cookie Core. Das ist eine Menge C's. Jetzt muss ich hier noch den Becher aufbekommen. Ist auch alles nicht so leicht. Okay, oh Gott. Der ist aber auch bis zum Rand gefüllt. Das hätte ich auch nicht gedacht. Okay. Der Großtest. Ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, riecht halt wie Schokoladeneis ein bisschen. So, jetzt probiere ich das tatsächlich zum ersten Mal. Na, ist schon mal ganz cremig. Moment. Das ist verdammt lecker. Das Problem an der ganzen Sache ist halt einfach nur, dass ich nicht unbedingt weiß. Ja. Schmeckt also tatsächlich auch nach Schokokeksen, so ein bisschen nach Brownies oder so. Es ist schön weich und immer nicht so hart. Ich hätte tatsächlich erwartet, dass das irgendwie... Oh Gott, da kommt noch Schokolade. Das ist ja abgefahren, da ist noch richtig viel Schokolade in der Mitte. Okay, die ist auch ein bisschen härter. Entschuldigung für das Schmatzen, aber das ist ein Ess-Podcast, da wird geschmatzt. Okay, dieser Schokoladenkern überfordert mich gerade ein bisschen. Das ist ein leckeres Eis mit sehr viel leckerer Schokolade in der drinne. Das Problem ist, ich weiß halt einfach nicht, ob das Ganze 5 Euro wert ist. Das ist sehr viel. Das ist, glaube ich, irgendwie ein halbes Kilo. Ob ich das heute in eins aufkriege, weiß ich nicht. Ich habe auch gerade schon gedacht, vielleicht esse ich einfach den ganzen Tag gar nichts mehr. Außerdem, ich habe auch heute schon Gemüse gehabt und Salat. Also von daher, es ist lecker. Aber ich weiß nicht, ob das 5 Euro wert ist. Es ist zumindest besser als dieses Langlese-Schmangmese-Eis. Das in jedem Fall. Und diese viele Schokolade da drin, diese Stückchen tatsächlich. Ich würde mich nochmal melden, also ich würde da nochmal so ein Update zu geben, wenn ich tatsächlich mal irgendwann dieses Cookie Dough probiert habe, von dem aus alle so schwärmen. Das war tatsächlich ausverkauft. Und es hat irgendwie noch SOS gegeben, Save Our Swirled, wo irgendwie noch so eine Spirale, ich habe das glaube ich mal bei der Lauschzwiebel, ich glaube der Herr Besten bei der Lauschzwiebel, hat tatsächlich mal Save Our Swirled gegessen. Da muss, das ist so eine weiße Packung und da muss wohl irgendwie so eine Spirale drin sein. Deswegen auch so dieses Wortspiel. Ne? Das würde ich nochmal probieren, aber so ganz angetan, so ganz überzeugt bin ich jetzt von dem hier noch nicht. Wahrscheinlich so, fragt mich morgen nochmal, wenn ich mit Bauchschmerzen im Bett liege, weil ich zu viel Eis gegessen habe. Aber so als, es ist lecker und so als Fazit, ich muss mal diesen Schokoladenkern anbohren, Moment. Das ist halt wieder dieser Keksteig, Schokoladenkram. Das schmeckt einfach, das ist einfach anders, als weil da sind einfach noch feste Stücke drin. Ne? Das ist nicht irgendwie so. Und in Amerika gibt es Ben & Jerry's Eis ja schon seit 1 Million Jahre. Und in Deutschland ist es ja erst seit ein paar Jahren am Markt. Was ich nochmal probieren möchte, ist das mit der gesalzenen Karamell. Da schwärmt der Herr Dudder von der Lauschzwiebel immer sehr. Schönen Gruß übrigens, ich glaube, der Herr Besten hört zu. Das ist okay. Also dieser Schokoladenkern in der Mitte ist episch. Das ist auch richtig fest und gar nicht so matschig, wie ich gedacht hätte. Wie kriegen die das eigentlich hin, dass das Tiefgefroren so knusprig ist? Das ist irgendwie so Food Magic oder keine Ahnung. Naja, egal. Also mein Fazit ist, es ist schweineteuer. Mhm. Man muss das nicht alleine essen, ich werde es aber tun. Ich habe hier eine Reputation zu verteidigen. Wenn man das nicht andauernd isst, ich denke, das ist das gleiche wie mit der Schokolade beim letzten Mal. Ich habe beim letzten Mal ja so eine Bio-Schokolade probiert. Ich esse so wenig Eis. Also im Sommer esse ich vielleicht mal 2 Eis am Stiel oder sowas. Und so ein Becher Eis wollte ich. Also sowas habe ich mir noch nie geholt. Keine Ahnung warum. Ich bin 30 Jahre alt und ich habe mir sowas noch nie geholt. Der Preis hat mich halt eben auch immer abgeschreckt. Und das tut er mich ehrlich gesagt auch. Also ich habe gar nicht lange darüber nachgedacht. Ich habe so, komm, hol dir so einen Becher jetzt mal. Naja, ich werde mich jetzt hier mal weiter meinem Eis widmen. Und ja, im Zweifelsfall gleich nochmal, wenn ich fertig bin, damit noch ein Update. Wenn ihr nichts hört, bin ich entweder tot, also wenn dieser Podcast online ist, habe ich es vermutlich überlebt, sagen wir es mal so. Na gut, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Euer Nerd. Und ja, auf wieder Nerd.